Biodiversität ist für die Zukunft des Menschen überlebenswichtig. Das steht außer Frage. Sie ist kein externer Faktor, etwas anderes, Separates, wie gelegentlich behauptet. Doch ob und wie stark jede Art für unser Überleben gebraucht wird, ist noch unklar. Zwar kann man Schlüsselarten benennen, in den Tropen zum Beispiel werden mehr als 90% aller Baumarten von Wirbeltieren, im Wesentlichen von Vögeln, ausgebreitet. Unter ihnen finden sich ein paar große, mit riesigen Schnäbeln, etwa Tukane und Nashornvögel, die auch lange Distanzen fliegen können. Sie sind entscheidend als Samenausbreiter und gelten als Gärtner des Waldes. Auch Seeotter sind eine Schlüsselart, wie das neuerliche Schrumpfen ihrer Bestände im Nordpazifik innerhalb weniger Jahre beweist. Die Folgen sind verheerend für die küstennahen Tangwälder. Die Marderart hat Berühmtheit vor allem deshalb erlangt, weil sie spaßig anzusehen ist. Seeotter zertrümmern die Schalen von Muscheln an Steinen, um an ihren Inhalt zu gelangen. Meist legen sie sich dabei einen Stein auf die Brust und schlagen die Muscheln mit den Vorderpfoten dagegen. Wer schon einmal beobachten konnte, wie geschickt sie sich dabei anstellen, wird das Bild kaum wieder vergessen. Auch wenn Seeotter vor allem wegen des originellen Vorgehens beim Öffnen von Muscheln bekannt sind, besteht ihre Hauptnahrung aus Seeigeln. Schon einmal standen die Seeotter kurz vor der Ausrottung. Wegen ihres Pelzes wurden sie bis etwa 1910 intensiv gejagt. Zur Rettung der Tiere schlossen Russland, England, die USA und Japan 1911 den Beringsee-Vertrag, der den Seeotterfang in einigen Regionen völlig untersagte. Dadurch konnten sich ihre Bestände teilweise erholen und bis 1970 fast die einstige Populationsdichte erreichen. Doch nun sinkt ihr Bestand wieder, weil sie von Killerwalen gefressen werden. Dadurch wächst die Population der Seeigel. Ihre Biomasse ist bereits um das Achtfache gestiegen, was sich wiederum verheerend auf Tangwälder auswirkt, weil Seeigel diese abweiden und sie dabei völlig zerstören können. Während die Stachelhäuter 1991 noch rund 1% des Tangbestands abfraßen, waren es nur 6 Jahre später bereits 48%.